Mittwoch im Bermuda-Funk. Zwischen 23 und 24 Uhr kommt Pogo Radio die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier von Kulo. Einer mag gern Eier, ein anderer Spinat. Doch ich mag am liebsten Natriumglutamat. Ich tue es auf die Pommes und ich tue es auf Salat. Ich esse es einfach immer Natriumglutamat. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Salzhering mit Schoko, Kraut mit Erdbeerquark. Alles schmeckt am besten mit Natriumglutamat. Nach getaner Arbeit und nach einem harten Tag gibt es zur Belohnung Natriumglutamat. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Es ist die Mutter aller Gewürze. Es riecht auch besser als Jans Würze. Es meistert Geschmäcker und Gerüche. Der Stein der Weisen in der Küche. Du bist klein und mickrig und wärst gern groß und stark. Dann ist doch einfach mehr Natriumglutamat. Du lebst gesund und sauber, doch landest du im Sarg. Ich jedoch lebe ewig dank Natriumglutamat. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Nimm es für dich selbst und gib es deinen Gästen. Selbst dein altes Haustier kannst du damit besten. Du kannst es glauben oder du kannst es testen. Jegliches Gericht schmeckt so am besten. Du drückst auf Pause. Ich drück auf Start. Ich bin so hart und jetzt bin ich ständig auf. Dann gehst du ins Bett. Ich bin noch wach. Du trinkst ein Bier und ich ein ganzes Fass. Du hast Probleme und machst dich ständig nass. Ganz feucht ist der Stuhl, auf dem ich immer saß. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 3. September ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist, wie darf ich dich nennen, Frustus, Justus oder... Ach, Frustus, wir sind ja hier in unserem Szene-Kontext. Oder Yusuf. Yusuf X Islam ist auch okay, wenn du möchtest, das ist mein Titel. Ja, ich nenne dich einfach so, wie du bist. So wie ich aussehe. So wie du aussiehst, ja. Justus. Justus ist hier und ich habe mich sehr gefreut auf die Sendung. Ich hoffe, die Freude bleibt während der Sendung bestehen. Ich sage erstmal Prost. Ja, ich bin erstmal sehr zuversichtlich. Ne? Prost. Eine Stunde mit Justus zusammen. Das wird ein Spaß. Außerdem, ich habe hier noch eine aufblasbare Luftmatratze. Mhm. Und die machen wir nachher noch. Und dann haben wir ein bisschen Spaß miteinander. Knickknack. Ne? Jawohl. Wunderbar. Auf dem alten Drahtesel weil am besten fahren. Ja, weil die Bahnen, die streiken ja. Ne? Und du musst ja wieder nach Hause eigentlich. Aber mhm. Die hat ja keine Bahn mehr. Das wird wohl nichts mehr. Nee, das wird wohl nichts mehr. Das Hoverboard ist ja immer noch nicht released. Ja. Habe ich jetzt am Sonntag habe ich die Dings aufgenommen, den Fernsehgarten, den können wir uns angucken, den ZDF-Fernsehgarten. Können wir noch. Helene Fischer? Danach. Nee, das war so mit Neuer Deutscher Welle. Ah. Hubert K. und sowas. Wow, die sind immer noch unterwegs. Ja. Ja, in Wuppertal auf Stadtfesten und da wahrscheinlich. Ja, ne? Bierbörse und so, ne? Ja. Accept sind ja jetzt auch wieder da, habe ich letztens gesehen, ne? Wahnsinn. Das war gerade eben übrigens Kommando zurück. Mit dem Lied Natriumglutamat. Ich hätte es gedacht, dass ich das letzte Woche schon gespielt habe. Ich muss gerade mal schauen, vielleicht habe ich das letzte Woche schon gespielt. Ich meine, ich kenne es vom Pogorado, ehrlich gesagt. Dreht sich das ja alles so im Kreis, ne? Ich muss mal gucken. Ne, letzte Woche ist ja ausgefallen. Schau dir das an. Ich habe das letzte Woche schon gespielt. Der Föhr hat es mitgebracht. Ja, Wahnsinn. Und das auch, und das auch. Scheiße. Das ist aber auch der Hit des Jahres, mein Gott, das kann man auch zweimal spielen. Stimmt, wie bei Radio Sunshine oder so, ne? Die spielen ja eigentlich nur 200 Lieder am Tag. Was ist denn bitte Radio Sunshine? Das ist sowas wie 1 Live. Ach so, in welcher Region? In welchem Sektor? Ja, in dem, den wir senden? Nee, ich weiß gar nicht, gibt's halt. Das ist halt auch so ein Quatschradio, so ein Dödelradio, wo irgendwie halt immer nur die gleichen Lieder laufen. Zukunftsträchtig, ne? Wo wir gerade über Demenzpatienten gesprochen haben. Genau. Mhm. Mhm. Da gibt's einen Zusammenhang bestimmt. Ja, sicherlich. Ja, demografischer Wandel. Ja. Demografische Freude. Diese ganzen Radiosender, die machen die Leute blöd im Kopf. Aber wir sind da keine Ausnahme. ich weiß jetzt, dass ich die zwei Lieder schon gespielt habe. Die machen wir jetzt gerade mal weg. Mhm. Dann könnten wir weiter zu deiner Band gehen. Ach du liebe Zeit. Cannibal Grach, du hast heute auch was vorbereitet, ne? Ja. Du willst heute leaken. Leaken heißt? Ja, ich wollte ein bisschen leaken. Also was heißt denn leaken? Ja, heißt, Sachen ans Licht bringen, ja. Die andere Leute nicht wollen, dass die ins Licht gebracht werden. Das ist unter anderem unser tolles Nebenprojekt Hassverbrecher. Ich habe ja in so einem Kurzfilm Neonazi gespielt und da haben wir auch eine Neonazi-Band gegründet, Hassverbrecher. Ja. Und dann haben wir noch eine andere Sache, das heißt Die Unglaubwürdigen. Das ist auch ein Ein-Lied-Projekt von mir mit dem schönen Song NSASASS. Das wäre jetzt eine Weltpremiere, wenn das jetzt bei dir laufen würde. Tja, dann ja, es geht darum, mal laufen. Es geht um Chemtrails, alles, was gerade top aktuell ist. Zum Tod von Dr. Stoll. Ach ja, stimmt. Ja, da könnte ich ja mal wieder auch hinweisen auf die Pogo Radio App, die es im Google Play Store umsonst gibt zum Runterladen. Wunderbar. Da gibt es dann auch eine Chat-Möglichkeit. Da könnt ihr dann während der Sendung hier oder auch immer könnt ihr dann mit irgendwelchen anderen Leuten chatten, die jetzt zuhören oder irgendwo bei punkrockersradio.de zuhören. Und da könnt ihr, wenn ihr nichts zu schreiben habt, wenn ihr nicht wisst, was ihr schreiben sollt, gibt es einen Knopf und dann kommt dann so ein Axel-Stoll-Generator. Klappt dann raus und der dann irgendwelche Sprüche dann halt im Random-System dann irgendwie einschleust. Wow, ich glaube, das ist, glaube ich, der Hauptgrund für das viele Leute, dir, das ein Smartphone dir, zu kaufen. Das ist dir doch schon vorgestellt worden. Es ist mir vorgestellt worden, aber da ich ja kein Smartphone mein eigen nenne, ich hätte jetzt vielleicht einen Emulator aufrufen können, ja. Aber das werde ich jetzt machen, weil das ist auf jeden Fall ein Kaufargument. Auf jeden Fall. Also Die Unglaubwürdigen mit NSASASS. Ja, das Letzte habe ich verstanden, aber sonst vom Text her, da ging einiges unter. Ja, da liegen wir nochmal nach. Das ist ja wirklich, also ihr müsst ja, glaube ich, was ist das jetzt hier? Hey, geil, komm mal nur zurück. Woo, lass das offen. Nö. Komm, drittes Mal. Nö. Einer mag ja nein. Nö, nö, nö, nö, nö, nö, nö, nö, nö, nö, nö, nö. Als hätten sie mir Geld dafür gegeben, ne? Ja. Ist zwar ein schönes Lied. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, genau, dass ich kein Wort verstanden habe. Hm? Ja, wir machen gerade ein Video. Ihr macht ein Video. Ja, wir haben es jetzt fertig gedreht, wird jetzt geschnitten und da wird auf jeden Fall ein großer, fetter, gelber Untertext sein, damit auch jeder was davon hat. Und ich bin übrigens ein riesen Fan von diesem Stolltroll aus der Pokeradio-App. Funktioniert direkt. Zielgruppe hat es direkt adaptiert. Ja. Also der User, Pulle Ulle und ich, wir freuen uns hier einen ab. Auf jeden Fall. So kann es weitergehen. Ja, danke an den Dietmar, der ja auch schon 2-3 Mal in der Sendung war, der diese App programmiert hat. Mhm. Und ja, nochmal zurück zu deinen musikalischen Werken. Also da gibt es zum Beispiel jetzt diese Hassverbrecher. Das ist so ein Projekt, das während einem für einen Film entstanden ist, ne? Mhm, richtig, was, genau. Was geht's da? Was ist das so der Plot? Für den Film Deutschland nehme ich den Neonazi Ronny Spiel, der jetzt immer noch die Runde macht wie sonst was. Also der ist jetzt gerade auf europäischen Festivals, läuft der jetzt gerade auf internationalen, bevor er jetzt endlich mal online geht. Also es macht eine unglaubliche Runde gerade. International, das heißt, der ist mit Untertitel oder übersetzt? Der ist untertitelt worden in Wuppertal und macht jetzt gerade eine Riesenrunde überall auf europäischen Filmfestivals. Und das ist so ein bisschen mein Einstieg in diese ganze Schauspielsache, weil das kann man jetzt als Referenz angeben. Ich bin jetzt halt in der Internet Movie Database und jetzt kann ich. Ich auch. Du auch? Ja. Wo warst du denn? Bei Arbeit ist scheiße, der Film. Arbeit ist scheiße, der Film? Ja. Irgendwie sowas, ja. Muss ich unbedingt sehen. Muss man sehen. Muss ja, da habe ich eine ganz kurze. Ganz kurzen Auftritt. Ja, siehst du mal, wie einfach das geht, ne? Und schon ist man Schauspieler, ganz einfach, ne? Ja, es ist halt immer scheiße, ne? Wenn du dich halt bewerben gehst und die Leute googeln deinen Namen und dann steht dann halt gleich hier als erster Treffer bei YouTube irgendwie Arbeit ist scheiße. Ja, da brauchst du einfach die Gangsterverteidigung. Muss ja nicht unbedingt dieser Rüdi sein. Muss ja nicht unbedingt dieser Rüdi Himmelsberger sein. Ja, genau. Ja. Das kann ja dieser andere sein. Ja, klar. Das bin ich nicht. War ich nicht. Muss jetzt nicht meinen Bruder anrufen. Ja. Nee, aber wie gesagt. Mein Bruder heißt genauso wie ich, ja. Ja, genau. Gut, ja. Mein Bruder, jeder hat ja einen asozialen Bruder. Jeder sollte einen asozialen Bruder haben, der genauso heißt wie man selbst. Das war mein alter Ego. Ja. Naja, wie, auf jeden Fall ist eine gute erzähl Sache. Erzähl mal mit dem Film. Mhm. Die Geschichte. Ja, die Geschichte von dem Film. Ja, der Neonazi Ronny, der ist halt so richtig fieser kleiner Drecksack. Habe ich, glaube ich, schon mal in der Sendung drüber erzählt, weil es ist ja schon von 2012 und seitdem macht der Film halt die Runde. Ach so. Mhm. Ach so, ja. Gut, dass ich das noch weiß. Ja, freu dich, wenn er dann 2000. Aber ich denke mal, wenn jetzt einer der Zuhörerinnen und Zuhörer bei Bermudafunk oder hier bei Punkrockers Radio sich noch daran erinnern kann, dann bekommt er eine nagelneue, brandneue Pogo-Radio-App. Pogo-Radio-App kann er sich eh runterladen, aber eine Terrorgruppe CD. Ist das jetzt ein echt guter Preis oder? Weiß ich nicht. Das ist so ein Trägermedium, ne? Diese die letzten CDs, die ich verlost habe, ne? Mhm. Die habe ich dann ins AZ Köln gebracht. Mhm. Und der Typ ist nicht aufgetaucht. Wie geil und dann habe ich sie dann irgendwo hinter den Tresen geschmissen und habe gemeint, da kommt irgendjemand und holt sie ab. Ja. Und dann habe ich mich ganz komisch angeguckt, weil sie gedacht haben, vielleicht ist da eine Bombe drin oder was. Mhm. Ne? Nee, das sind einfach nur schabbige CDs. Wenn eine gefällt, gut. Wenn eine gefällt, nimmt er sie mit. So ein Jewel Case, wenn der Tisch wackelt. War oder? Das Ding irgendwie noch, eine Woche später war noch alles da gewesen. Und so richtig gefreut hat er sich auch nicht, der sie bekommen hat. CDs sind halt auch so eine Brückentechnologie. Ja, ein aussterbendes Phänomen wie gesagt, der 90er Jahre. Wie gesagt, wenn der Tisch wackelt im AZ oder so, die ganzen Demo-CDs, die noch geschickt werden, packst du einfach da runter und gut ist. Genau. Ja, ist so einfach. Mhm. Oder einen Kopf schmeißen. Perfekt. Ja, oder Bierflasche aufmachen. Ey, genial. So, jetzt nochmal zurück zum Film. Ja. Ganz schnell. In ganz vier schnell. Sätzen. Also Ronny ist ein Neonazi. Ronny ist Neonazi, baut total viel Scheiße, muss Sozialstunden ableisten und wird von einem schwarzen Hausmeister schwarz gehext und wird dann von seiner eigenen Gang gejagt. Das ist der ganze Plot des Films. Sehr unterhaltsame 16 Minuten. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wer hat es produziert? Wer hat es bezahlt? Das Medienprojekt Wuppertal im Rahmen der Points of View Serie. Da sind halt sehr, sehr aufwendig 10 Kurzfilme produziert worden. Und die werden jetzt auf Wettbewerbe geschickt durch die ganze Welt und das hat wirklich einen riesen, riesen Wind gemacht. Also ist toll, was da für eine Resonanz kommt auf die Projekte. Ja. Und das ist jetzt so ein bisschen die Starthilfe für die Filmszene in Wuppertal für viele Leute und ich werde da halt so ein bisschen mitgezogen und freue mich da tierisch drüber. Das neue Hollywood. Ist das Hollywood? Das ist Wupperwood oder was? Wupperwood, ja. Da gibt es da nicht viel. Ist ja alles gesperrt, Schwebebahn fährt kaum. Also die müssen sich ja irgendwie neu positionieren. Ja, warum ne? ist die Schwebebahn weg? Was ist denn da los? Ich wollte mir die schon zweimal angucken, jedes Mal war sie zu. Ja, meistens in den Ferienzeiten halt, ne? Ach weil so. Da halt keine Schüler damit fahren müssen oder so. Da wird der ganze Döppersberg jetzt umgebaut und das ist eine einzige Ruine. Aber es ist eine super Filmkulisse, Wuppertal. Das wird es auch einfach bleiben in den nächsten Jahrzehnten. Die haben ja diesen Tom Tykwer, ich weiß nicht, wie man den Namen richtig Tykwer. Ausspricht. Tykwer, richtig, ne? Der hat das so ein bisschen, das ist so das Aushängeschild da, als Filmproduzent, als Filmemacher. Und wie gesagt, das wird immer eine Kulisse bleiben. Wuppertal ist eine Filmkulisse, ist keine wirkliche Stadt. So habe ich es noch nicht gesehen, aber da war ich auch nicht wirklich da. Ja, hast auch nichts verpasst, machst doch keine Filme. Wer sich an Wuppertal erinnern kann, war nicht dort. Wie hieß es? Klasse. Ja. So, wir spielen jetzt, was haben wir jetzt gespielt? Die Unglaubwürdigen, wo ich den Text nicht verstanden habe. Mhm. da war die eine Band, die da in dem Film mitgespielt hat, wo du auch die Texte geschrieben hast, hieß Hassverbrecher. Und da wolltest du ein Lied vorstellen. Ja, ja. Krieg, Krieg, Krieg. Krieg, Krieg, Krieg. Mhm. Das erste Mal, nee, das zweite Mal bei Pogo Radio, dass eine Neonazi-Band gespielt wird. Was war denn die erste? Die erste war, die hießen Sturmgesang. Sturmgesang? Ja. Das hast du einfach so, ohne weiter darüber nachzudenken, abgefeuert? Ja, weil das so genial lustig ist. Ja, so, ja. Ist das auch. Diese Songs zeigen einfach, wie einfach das ist, Rechtsrock zu machen. Bei Sturmgesang kann man ja wenigstens noch die Texte verstehen. Jetzt hört er euch das mal an. Er versteht wahrscheinlich nur Krieg. Ja, geht's jetzt los, oder was? Hast du Brabbel noch? Ach, nee. Aber jetzt. Ja. Nee, was ist denn da los? Jetzt. Also, wir sind jetzt hier gerade bei. Also, das war jetzt gerade die Band vom Justus, also die sozusagen im Film eine Neonazi-Band gespielt hat. Ja, die Fake-Neonazi-Band. Genau. Und jetzt hast du mir erzählt, dass ihr tatsächlich schon mal diese Sturmgesang dir was geschickt habt. Ja, und das sind halt wirklich. Das ist keine Verarschungsband wie die Pflanzer oder sowas. Du blickst oder mir das gerade anhand seriöser Quellen. Ja, ja, genau, hier. Die ersten 10 Google jetzt. Google lügt nie, ne? Ja. Ja, hier, Wikipedia. Mal gucken, was Wikipedia. Nee. Also der Albentitel ist der Knaller. Punks sind scheiße. Ja. Und da hören wir mal kurz rein, ne? Alles klar. Mal kurz reinhören. Seh die kleinen Mädchen mit grünen Haaren gehen. Seh dazu die Typen, die kann ich nicht verstehen. Asozial mit ihrem Kieselt und total bekifft, der gerne Steine wirft und den deutschen Bürger trifft. Punks, ihr seid so scheiße. Punks, ihr seid so dumm. Punks, sucht euch doch Arbeit. Punks, ihr sitzt lieber dumm herum. An zu stinken, weiß man, jetzt kommen die Linken. Sie singen dumme Lieder, kippen immer wieder. Sie leben gern im Dreck und wollen von der Straße nicht weg. Aus Toleranz werfen sie Steine. Ja, wisst ihr, wen ich meine? Punks, ihr seid so scheiße. Punks, ihr seid so dumm. Punks, sucht euch doch Arbeit. Punks, doch ihr sitzt nur dumm herum. Ja, das ist ein Hit, oder? Fängt es an zu stinken. Du bist textsicher. Weiß man, jetzt kommen die Linken. Ja, das ist der Hit. Sie singen dumme Lieder und kiffen immer wieder. Hey, ich bin drin. Wow. Ja. Geil. Das ist richtiges deutsches Liedgut. Das ist echt klasse. Ja. Das hätten wir nicht besser hingekriegt mit unserem Motorhead-Verschnitt da. Ja, das ist... Sympathische Leute. Wahrscheinlich jetzt alle um die 40 und Messebauer. Ja, wahrscheinlich. Nicht mehr aktiv. Ja. Mhm. Haben wir jetzt nicht wirklich gegoogelt, ne? Mhm. Da waren bloß ein Haufen komische... YouTube-Dinge, es geht voran und wie Brüder und sowas. Ne? Ich glaube dir eh alles. Ja, aber und das, lerne hier, ne? Von dir. Also das ist keine Verarschung, sondern obwohl es eigentlich Verarschung ist. Ne? Aber sie wissen es nicht. das ist die beste Satire, wenn man es nicht merkt. Ja. Pflanzer kann ja jeder. Ja. Die ich ehrlich gesagt, ich habe sie, glaube ich, irgendwo in meiner. Irgendwo habe ich sie, aber ich habe sie wirklich nie angehört. Weil da muss man auch das Original kennen, ach so, um das witzig zu finden. Ja, da bist du wahrscheinlich nicht provinziell genug groß geworden. Wenn man so richtig in der Provinz groß wird, dann kennt man die Hits einfach alle. Dann hat man die alle mit 13 schon mal gehört. Und dann kann man da auch drüber lachen, ja, wenn man mit 16 Punk ist und von den Typen auf die Fresse kriegt, mit dem man früher Cola-Bier getrunken hat. Nee, da war ich immer fein raus. Ich bin immer so einer Blase, in so einer... Ne? In so einer Grauzone? Nee, in so einer schönen Blase, linksextremer Wolke aufgewachsen. Mhm. Ja. Kenn ich nicht anders. Da gab es keine Nazis. Das. Nazis waren für uns Aliens. Nee, Nazis. Hast du einen Nazi gesehen? Ich habe hier ein Foto, so wie Bigfoot in Amerika. Ja, genau. Ich habe hier einen Nazi gesehen, guck mal hier. Gibt's die wirklich? Nee, gibt's nicht. Mhm. So im History Channel. Nee, Nazis waren eigentlich eher so Fußball-Hooligans und sowas. Ja, da gehört das ja zum guten Tenor, da muss so ein bisschen recht zu sein. Ne? Ja. Ja, so. Die gab's natürlich, ne? Trademark rechts. Oder Leute, die halt was gegen Punks haben, weil sie schwul sind oder so, ne? Ja, aber latent sind die dann. Die finde ich ja noch irgendwie geil, ne? Das ist ja. So ein richtiger Schwulenhass heißt ja immer latent. Ja. So, jetzt haben wir das Thema Nazi abgehandelt, oder? Oder gibt's noch was zu sagen? Das Wort Nazi wurde so oft gesagt, bis es keiner mehr ernst nimmt. Jetzt wollen wir mal einen schönen Abend haben hier. Ja. Nazi sagen, ohne Hitler zu erwähnen, ne? Hitler? Oder Hitler-Vergleich. Hitler war doch so eine Comicfigur. Ja. Da kämpft doch der Captain America gegen. Da fällt mir ein, die Schittler kommen bald in die Sendung. Ach die, ja, die machen ein ziemlich krasses Marketing. Die haben das ziemlich raus mit dem Internet. Also es ist eine total langweilige Scheißband, aber die schreiben unglaublich coole Sachen ins Internet. Also mit ihrem Punk-Update und so immer sehr unterhaltsam. Ja. Und sind große Unterhaltungskünstler. Der eine ist sogar, glaube ich... Punk-Update? Die haben so ein Magazin, wie soll man es nennen? So eine Facebook-Seite, die heißt Punk Update, und da posten die halt über die neuesten Punk-Nachrichten. Das sind aber alles so. Ehrlich? Ja, wenn ich jetzt sage Fake-Nachrichten, dann nehme ich den ganzen den Witz daraus. So, ne? Ja. Aber es ist halt interessant. Und die haben ja noch so große Connections zur Hip-Hop-Szene, so mit Antilopen-Gang und so, mit irgendeinem von denen. Die jetzt einen Vertrag unterschrieben haben bei der. Jochens kleiner Plattenkiste, ja. Von den Toten Hosen, ne? Da siehst du mal, mit Zecken-Rap und so ist schon eine geile Geschichte. Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. So, nicht nur dieser komische Migranten-Rap, ich ficke dich, ich bin hier vom gemieteten CLK 600. Ich zeigte gerade mal das Buch. Ne? Das hat der Kollege geschrieben, ne? Der Martin Seliger, ne? Ah, der okay. sich Martin Schittler nennt. Was ist HG? Da steht im Namen steht HG. Was heißt das? Herausgeber. Herausgeber, ja, genau. Mhm. Hat ja nur Geld gegeben für der das Buch. Der hat dieses Buch Copy-Paste-mäßig irgendwie zusammengefuddelt. Ja, ist auch richtiger Irokese vorne drauf. Sieht seriös aus. Ja, Sozialkultur und kulturwissenschaftliche Perspektiven. Mhm. Kam auch beim Wissenschaftsverlag raus, ne? Transkriptverlag. Ja, die Ü40-Punk-Szene hat da richtig Bock drauf. So, ja. Ne? Gibt es da eine Zukunftsprognose in dem Buch oder hast du es gar nicht gelesen? Ja, ich habe es gelesen. Okay, gut. Ich glaube, es geht. Zecken-Rap ist das neue Ding. Und Elektro, wie wir am Anfang der Sendung hören konnten. Ich lese Bücher. Nur zum Spaß. Ich lese Bücher zum Frühstück. Geile Sau. Ja. Apropos Ü40-Punk, was ist denn mit der Terrorgruppe? Du musst doch heute so Promo-Scheiße für die machen. Ach. Terrorgruppe. Bist du einer von den drei, vier Leuten, die eine CD bekommen haben von denen? Ja, genau. Ich bin einer von denen. Und sogar handschriftlich, ne? Also normalerweise kriegt man ja diese Waschzettel. Ja. Waschzettel? Heißen die Waschzettel? Ja, so nennt man das schon mal. Ja, so im Bierschenken steht das zumindest oft. Genau, diese Zettel, wo dann irgendwas draufsteht, ne? Mhm. Und da haben sie wirklich eine. Also ich gehe immer davon aus, wenn jemand eine schöne Schrift hat, dann muss sie wahnsinnig gut aussehen. Sie heißt und diese, Tine. Diese Tine muss wahnsinnig gut aussehen, weil er hat eine wahnsinnig schöne Handschrift. Ja. Und das ist so herzallerliebst geschrieben. Also so schön hat mir schon lange keiner mehr handschriftlich was geschrieben. Ich habe ja schon gemutmaßt, die kann ja eigentlich nur bei den Cracknoten sein und da Praktikum. Ja, warum? Weil es so viele Frauen auf der Welt nicht gibt oder was? Nicht so viele Frauen, die mit diesen alten Säcken abhängen. Meinst du? Du hast mir doch ein Interview eben vorgespielt von vor 10 Jahren, wo ich schon irgendwas erzählt habe, ich muss jetzt nach dem Konzert zu meiner Frau staubsaugen gehen. Also gruppimäßig muss da eigentlich gar nichts mehr gehen. Diese Rockstar-Scheiße ist eh vorbei. Das ist sowieso ein Gerücht gewesen. Also das gab's nie. Mhm. Das ist alles nur Erfindung. Auf jeden Fall Tine, der Kondomindustrie. Guter Mann. So, und ich habe mir es aber angehört und auch der Justus hat sich's auch anhören als müssen. Als alter Terrorgruppe-Fan. Als alter, ja. Und es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie mir jetzt den Schlüpper vom Leib gerissen habe. Also man sagt ja jetzt, man darf jetzt, ich habe ja mal kurz im pädagogischen Bereich gearbeitet, da sagt man jetzt zu gestörten Kindern nicht mehr, dass die irgendwie irre sind, sondern verhaltensoriginell. Ich finde, das ist eine sehr verhaltensoriginelle EP. Was? Eine musikalisch originelle EP. Wie originell? Ach Gott, lass mich doch nicht wieder vor die Wand fahren. Dass sich Mit-40er sich über Themen auseinandersetzen wie Bulimie und Inzest im Familiengrab und kotzende Teenager. Vielleicht haben sie was nachzuholen. Vielleicht meinen sie, das wäre hip. Ja, wahrscheinlich. Wollen sie sich irgendwo anbiedern. Mhm. Ich bin völlig wärmungsfrei. Naja, aber ich hab ja hier auch einen Bildungsauftrag, einen kulturpolitischen Bildungsauftrag. Liest du Bücher? Ich lese auch Bücher. Mhm. Kann mich zwar überhaupt nicht mehr daran erinnern, was drin stand, aber ich kann sagen, ich habe es gelesen. Und dann sollte man mal ein Lied spielen von der Terrorgruppe, oder? Ja. Von ihrer nagelneuen Platte. Und das Video Inzest im Familiengrab ging ja schon die Runde in allen einschlägigen sozialen Internetseiten. Mhm. Wie Plastic Bomb. Und ich muss sagen, das Video fand ich so ein bisschen so, Männer verkleiden sich als Frauen und machen so einen auf bürgerliche Spießerfamilie, die überhaupt nicht existiert oder nicht mehr existiert oder irgendwann mal in den 60er Jahren existiert hat, fand ich ein bisschen irgendwie ausgelutscht. Ich so ein bisschen so Dieter Hallervorden-Humor. Ja, ich finde das immer noch total lustig. Ich kann immer auch gut drüber lachen. Ja, passt auch in die Zeit von Dieter Hallervorden. Mhm. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, ein Lied zu spielen, das bisher noch nicht verwurstet wurde. Nämlich das zweite Lied von dieser CD. Aber eigentlich ist es ja eine EP. Das ist eine EP, also kam auf Platte raus, auf diesen kleineren Platten. Schätze ich mal. Ne? Ich kaufe sowas nicht. Ich kaufe sowas auch nicht. Auf jeden Fall legt man das hier als CD vor und das spiele ich jetzt mal. Na endlich. Bitteschön. Die Internetredaktion, die hier im Hintergrund fett am Werkeln ist und sich auskennt, hat jetzt gerade ein Bild gepostet von der Tine mit der tollen Handschrift. Und ich muss sagen, ich habe mal wieder, mein Instinkt hat mich nicht, also sie sieht gut aus. Freundlich. Ja, mhm. Wie freundlich. Du, ich bin ja in festen Händen, ich darf ja nicht. Achso, du darfst nichts sagen, sonst gibt's Ärger, ja, ja. Ja klar. Mhm. Ich darf ja alles sagen, ne? Mhm. Du als Single darfst das. Ich darf alles sagen. Ja. Ja. Ich sag, die sieht gut aus. Ja, doch, die sieht gut aus. Ist ja jetzt nichts irgendwie, mhm, ne? Kann man sagen. So, das Bild ist auf der Festplatte gespeichert. So, jetzt geht's weiter. Das hast du nötig in Zeiten von Pornhub und. So, wir haben jetzt hier, es geht weiter mit einer Band. Nee, du bist ja hier zu Gast. Ja. Das ist ja keine Musiksendung, es ist eine Kultursendung. Also, wir sind hier das Deutschlandradio des Bermudafunks. Ja, gerade wo die Punk-Szene immer mehr altert, da ist jetzt mal ein bisschen mehr, jetzt kann man sich mal ruhig den Kulturstempel gönnen, ne? Also ist ja schon sehr alt und etabliert, die Szene, muss man sagen, ne? Die ist sehr alt, ja. Mit Mitte 20 gehört man da zu den jüngeren Semestern, ja, ne? Also, ja. Ja, ja, ja. Siehst du, die beiden alten Männer auf dem Balkon. Damals noch. Ja. Damals noch. Als das Bier 2 Mark gekostet hat. Was, geile, geile Zeiten, ey. Mhm. Durfte ich noch nicht mal trinken, als die Mark noch da war. Ja. Ja, du wolltest noch ein paar Sachen leaken. Ach, ein bisschen leaken, ja. Leaken. Ja, es geht jetzt um diese Kannibal-Krach-Auflösungsgerüchte zum, ja, Beispiel. Ja. Die, ja, du in die Welt gesetzt hast und keiner hat sich dafür interessiert. Es gab überhaupt keine Likes dafür. Nö, wir haben ja 127 Leute, die sich für Kannibal Krach interessieren, laut, ja, Facebook. Ja. Und das kommt auch hin, die Zahl, auf, ja, jeden Fall. Gibt es da so ein Lied von Misfits, ne? Mhm. We are the 128. Ja, genau. Die haben wir noch nicht mal geschafft. Okay, so vielleicht die paar ohne Facebook, da kommen wir insgesamt auf 138 Leute in Deutschland, die uns mögen. Weil da kannst du die Hälfte nochmal abziehen. Das sind dann Leute, Freunde und Familie, die es eigentlich gar nicht so gut finden, weil die sich jetzt alle etabliert haben, im IKEA-Nestbautrieb sind, aber sagen, okay, wir geben dem dummen Spinner noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja. Damit es nicht ganz schlimm wird, damit ich nicht noch mehr Psychopharmaka-Quote haben in der Band. Ja, Psychopharmaka, das ist auch ein gutes Thema. Da können wir nachher mal drüber reden. Gerade beim Thema Klaus Lühr und Psychopharmaka, nee, da war ja schon mal dir, was. Nicht über dich, nicht, ja, über andere, über dich reden. Ja, ich nehme wahrscheinlich die gleichen Sachen wie der Klaus. Warum, was brauchst du denn da? Ich nehme 50 Milligramm Quetiapin. Mhm. Was ist das? Das macht mich gleichgültig. Nee. Das macht mich gleichgültig, das ist schön. Was heißt das? Das heißt, dass ich nicht mehr vollkommen ausraste und nicht mehr vollkommen traurig bin. Also ich bin jetzt normal traurig und normal lustig, sofern mir das gelingt. Und wenn du jetzt dieses, und du hast aber deine Tabletten heute genommen, ne? Ich muss die immer vorm Schlafengehen nehmen. Die vertragen sich ja mit Alkohol. Das ist ja gerade der Clou. Nee. Also ich bin mittlerweile eingestellt. Da ist es okay, wenn man mal ein paar Bier trinkt. Ja. Ist kein Problem, aber dadurch wird man nur unglaublich müde. Ja, das kenne ich. Vom, ja, Bier werde ich auch müde. Ja, aber das ist nicht, das ist dann eher wie so ein Kokskater, wenn man dann morgens aufwacht. Das kenne ich nicht. Das ist nicht mehr so dieser, ja, normale Kater. Ah. Du hast dann echt schon hart damit zu kämpfen. Ja. Aber man weiß ja auch, wofür man das macht. Ne? Für den Weltfrieden. Und ich möchte mich ja auch anpassen, weil so mit 27, das ist ja so die neue Adoleszenz, ne? Da muss man ja mal langsam erwachsen werden. Ne? Also. Ja. 27 ist das neue 17, ne? Oder wie war das? Das neue 18. Ja. Die Jugendzeitverlängerung, ja, ist vorbei. Nachdem die ganzen Medienkarrierenträume alle geplatzt sind. Ja, bis 26 zahlen die Eltern noch die Krankenversicherung. Geil. Ja. Ist doch so, oder? Wenn du selber keine Einkünfte hast. Man kann sie zumindest darauf verklagen. Ja, also bei mir war das so, irgendwie bis 26 die Eltern Krankenkasse. Gut gemacht. Oft genug selber bezahlt. Ich habe da den Fehler gemacht, relativ früh mit Arbeiten anzufangen, aber da, ja, habe ich ja auch gerade nicht. Es gab ja auch Auszeiten. Man kann ja nicht durchgehend arbeiten. Nee, das geht auf gar keinen Fall. Man soll ja auch nicht so viel arbeiten. Nee, ist auch schlecht. Deshalb, ich kriege oft das Kompliment gemacht: Ey Rüdi, was, du bist schon 44, du siehst so jung aus. Du siehst wirklich jung aus. Das liegt daran, weil ich halt auf mich geachtet habe, nicht so viel gearbeitet habe. Ja, kann ich auch nur lobend, ja, erwähnen und bestätigen. Und ich kann auch sagen, also man muss auch nicht so viel arbeiten. Man muss ja nur arbeiten, um Geld ausgeben zu können. Aber wenn man nicht so viel Geld ausgibt, braucht man nicht so viel arbeiten. Ja. Von Schulden wollen wir gar nicht mal sprechen, ne? Ich habe keine Schulden. Ja, guter Mann. Hast du gut gemacht. Noch nie in meinem Leben Schulden gehabt. Von Gewinnern lernen, deswegen bin noch ich ja hier. Noch nie Schulden gehabt. Ich gehe mal mit Weisheitsbonus, nee, aus der Sendung. Nee, man muss sich halt viele so Sachen muss man sich halt einfach gar nicht kaufen, ne? Was soll denn da Scheiße? Was steht da? Ohne Tabletten würde Frustos Love A Emo machen? Würde Emo machen. Ach so. Würde Frustos Emo machen, ja. Entschuldigung. Du kannst ja mal ausprobieren. Ja, wir können es mal ausprobieren, ja. Ich glaube, ich würde eher irgendwo, wo kann man denn runterspringen? Keine Ahnung. Ja, hier, im Hochhaus kann man nie runterspringen, das geht gar nicht. Club 27, wir sind im 27. Stock, ich bin 27 Jahre alt. Ja, das ist, wird sich anbieten, ne? Der perfekte Abgang. Ja, ich film's. Klassiko. Ja, ey, es gibt auf jeden Fall viele Klicks bei 9gag. Willst du ein GIF aus, ja, genau, machen, wie ich unten zerschelle? Ja, klar, es dauert ja maximal 3 Sekunden. Das sind 3 Bilder. Ja. Ja. Und dann wirft der Typ noch einen Böller drauf hier. Genau. Der Böller-Terrorist bei euch im Haus. Ja, klasse. Mit dem bin ich eh ganz dick. Ey, so trete ich nicht aus der Welt ab, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, als GIF? Ja, als GIF aus der Welt. So ein animiertes GIF machen wir dann auf den Grabstein drauf. Alter, du bringst mich gerade echt zum Nachdenken. Nix da. Ich glaube, das wird heute Abend noch lustig. Nee. Also, wenn die Sendung vorbei ist. Wir machen Terz bis zuletzt. Genau. Bis 44. Ja, oder länger. Abwarten, mein Freund. Ja. Abwarten. Also, haben wir jetzt alles abgehakt? Abgegrast von dir, ja. Nee, wir haben müssen ja noch kulturtechnisch müssen wir jetzt hier noch ach, die Stammband, ja. Die Cannibal Grach spielen. Mhm. Die Band, wo es darum ging, ob sie sich wegen mangelnder Interesse irgendwie dann auflösen sollte. Ja. Oder so war es doch. Das scheint ja sehr gut zu funktionieren. Versteht ihr euch eigentlich noch ganz gut, oder? Ich weiß nicht, wir reden eigentlich nur noch über Anwälte und der Chris, der ist jetzt Tätowierer und das funktioniert auch richtig gut. Der hat jetzt an den ganzen Asozialen in Remscheid hat er probiert, die haben jetzt alle so Porträtsachen, die alle aussehen wie Mongoloide. Also er hat irgendeiner einen Mongoloiden Marilyn Manson gestochen und solche Sachen und jetzt kann er mal richtig tätowieren, nachdem er sich bei den ganzen Trotteln ausprobiert hat. Und der Erik, der geht gern mal vor der Probe eine halbe Stunde Go-Kart fahren, sagt die Probe ab. So, jetzt hat der Pogo Bodo aus der Online-Redaktion hat noch ein Bild geschickt. Ah, hier, schau mal hier. Hat ein Bild geschickt von Nonstop Stereo, das Cover. Ich mag den Kerl irgendwie. Ja, ja, der ist gut. Der ist wirklich fit. Der ist top aktuell, schnell. Der sitzt wahrscheinlich nackt, pudelnackt vor seinem Computer und ist hier ganz fix am Googlen. Ich finde ihn gut. Ja, der ist super, ja. Danke. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Ich würde jetzt gerne den Song hören, ehrlich gesagt. Ja, Interpest. Okay, hören wir den doch. Ja, oder? Ja. Von Cannibal Grach. Wo sind der schnell Fuß wieder da. Singt, ja. Von der Platte Das Ende der Spaßgesellschaft. Das Internet? Gibt's den Blödsinn immer noch? Das waren Cannibal Grach, die es bald nicht mehr gibt. Also die Platten haben jetzt schon Sammlerwert. Ja, außer wenn der Alex Schwers mal dazwischen funkt, dann sind wir dabei wieder. Wie zwischen, dass er Schlagzeug spielt oder was? Reunion. Ach so, dann auch Punk im Pott 2016. Zum Beispiel? Ja. Kalkül. 14:30 Uhr, Cannibal Grach. 27 Stockwerke und Alex Schwers trennen uns vom weiteren Erfolg. So, jetzt habe ich aber auch eine gute Band anzubieten. Die Band heißt Chlorix, eine Band aus Niederbayern. Ich habe es dann noch ein bisschen hinterher recherchiert. Ich glaube, die kommen sogar aus Passau, weil sie da öfters mal auftreten. Gehe ich mal davon aus, dass die aus Passau kommen und die machen Streetpunk. Und ich denke mal, das ist eine Musikrichtung, die hier viel zu kurz kommt. Es gibt ja nur 3 Bands, glaube ich, in Bayern, ne? Die echte Streetpunk. Aktive. Ja. Da gibt es, glaube ich, noch Todeskommando Atomsturm. Die machen aber kein Streetpunk. Nö, die machen so, wir haben ein Mädchen und kriegen deswegen überall Auftritte, Punk. Ja. Und wen gibt es denn da noch? Die Dogs. Ansonsten, die Dogs, ja, die haben auch ein Mädchen, kriegen ja, genau, deshalb keine Auftritte. Die sind aber auch arschcool, die sind asslig, die sind super. Die Lisa, die ist super. Ja, die habe ich schon zweimal irgendwie wieder kennengelernt, weil man trifft sich dann immer wieder neu. Und die waren auch mal bei dir in der Sendung, oder? Nein. Nee, oder? Schade. War die mal bei mir in der Sendung? Ich weiß es gar nicht. Nee, also nicht live. Also liefen wenn dann oft. Irgendwie vielleicht, ja, die liefen oft, ja. Also die Dogs, das sind wirklich der Hammer. Die sind sau cool, die ziehen immer durch. Ja, sehr auf jeden Fall. Chlorix sind eine Band, keine Ahnung, ich habe es noch nie gesehen. Haben auf jeden Fall eine coole Webseite, wo es viel zu klicken gibt und viel anzugucken. Und wie ich auch gelesen habe, suchen sie zwei Schlagzeuger und zwei Gitarristen. Also anscheinend ist da Mangelbedarf an Musikanten. Griff zur Flasche heißt das Lied. Urige, zünftige, bayerische Streetpunk-Band. Die Chlorix. Ich stelle mir gerade so ein paar Streetpunks vor, so irgendwie zwischen Gaststätte mit so ein paar 70-jährigen Bauern und nur Wald. Und ja, nee, wir machen Streetpunk. Ich stelle mir die vor in so einer mittelalterlichen Stadt mit Fachwerkhäusern und Pflasterstein, also so Pflaster, wie heißt das? Pflaster. Ja, so Geklötze da. Ja, so. Ja. Streetpunk, yeah. Ja. Pflastersteine. Wer ist denn das? Hilf mir weiter. Ja, Pflastersteine. Ja. Straßenbelag, Pflastersteine, ne? Denk immer in Oberkategorien. Kopfsteinpflaster. Oh, Metasinking hier. Kopfsteinpflaster, so heißt es. Gut gemacht. Ja. So, du wolltest noch irgendwas groß liegen. Du hast irgendwie dich total komplett gut vorbereitet und wolltest hier sprudeln. Leider hast du deine Tabletten genommen und bist jetzt immer in der Lage dazu, weil dir alles scheißegal ist. Ja, das ist unglaublich. Ja. Ich verstehe auch gar nicht, dass wir hier eine Sendung machen oder so. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ja, nö, ist schon okay. Also, viel gibt es da nicht zu liegen. Das wird jetzt halt immer so weitergehen mit diesem Kleinkunstscheiß. Und ja, da gibt es immer viel umsonst zu trinken. Man kann mal dahin fahren, da mal Benzingeld und so. Ist schon okay. Das ist auf jeden Fall eine Lebensperspektive für die nächsten 12, 13, 15 Jahre. Und dann erbt man ja auch schon. Und ja, ich bin ja auch exzessiver Lottospieler. 6 aus 49. Ja. Und klappt schon. Kein Problem. Vielleicht können wir auch einen Beef, also Kannibal Krach und die Shitlers so einen kleinen Beef anfangen. Und irgendeiner macht dann ein Hip-Hop-Projekt von uns. Dann geht das von ganz alleine weiter. Ne? Dann gehen wir auch von der Kleinkunst ganz schnell mal in die Mittelkunst. Und dann sehen wir, wie es weiterläuft. Ja, so. Vielleicht schreibt der eine von denen dann auch mal ein Buch darüber in 30 Jahren oder so. So habe ich es die letzten 20 Jahre auch gemacht, ne? Hat alles geklappt, ne? Ja. Immer irgendwie so sich was ausgedacht und es dann gemacht und dann lief es halt. In einer kleinen Szene, da steigt man ziemlich schnell auf. Ja. Mhm. Ja, was ist aufsteigen? Ich überlege gerade, wo bin ich jetzt aufgestiegen, außer dass ich im 27. Stock gewohnt. Ist ein hartes Wort. Bei dir ist es wenigstens wortwörtlich, aber naja, gut, der Rest schauen wir mal. Ja. Der Trend im Punkrock geht zur Eventagentur nebenbei oder zum handwerklichen Betrieb. vom Vater übernehmen. Ja, machst du das? Ja, ich weiß nicht, wenn ich mir irgendwie auf den Coconut Islands noch eine Lizenz als Ingenieur kaufen kann, dann mache ich das doch gerne. Ein paar Atomkraftwerke bauen oder so. Ja, dein Vater macht doch in Autos, oder nicht? Das ist privat, ja. Ach so, nebenbei. Ja, ja. Ganz nebenbei, ja. Ach so. Apropos nebenbei. Die Mary, die macht ja, die Mary von, muss ich überlegen, wo ist denn das jetzt? Die Mary. Die Busse verleiht in Köln. Die Busse verleiht in Köln, ja. Durfte auch mal einen ihrer Busse fahren. Wie heißt denn ihr Laden? Warte mal. Rent a Tour Bus, bla bla bla. Nee, warte mal, ich habe hier Turbo Booking. Turbo Booking. Die Mary von Turbo Booking, ja. Die fährt so Bands durch Deutschland, ne? Die kommen dann von irgendwo her und die melden sich dann bei ihr, sagen hier, machen wir eine Tour klar. Und sie kümmert sich dann drum und dann spielen die Bands dann halt im Jugendbegegnungsstätte St. Sebastian oder sonst irgendwo. Mhm. Und die fährt die dann durch die Gegend mit ihrem Bus. Und das macht sie sehr gut. Und schon seit Jahren. Und ich versuche sie schon seit mindestens 2 Monaten bei mir in die Sendung zu bringen. Aber sie will nicht, weil sie denkt, sie hat nichts zu sagen. Ey, die hat doch so viele Storys auf Lager. Ohne Scheiß, was da alles passiert mit diesen ganzen Kaputt-Nix. Wenn ich irgendwie mir jedes Mal denken müsste, habe ich jetzt was zu sagen oder nicht? Also da dürfte ich gar keine Sendung mehr machen. Das kommt alles von alleine. Du gibst dir einfach deshalb, mal Stichwörter. Deshalb will ich jetzt eine Online-Petition starten, dass die Mary hier in die Sendung kommt. Erster. Ja. Und sie fährt jetzt im September fährt sie jetzt eine Band durch Deutschland durch. Sie hält auch in Weinheim im Café Zentral und auch in Köln und in Bonn spielen die auch. Im Bla wahrscheinlich oder im Limes. Warte mal, ich muss jetzt wieder die E-Mail aufklicken hier. Ich habe ihr nämlich versprochen, dass ich Werbung mache dafür. Ja, also sie spielen in Weinheim, Café Zentral und in Bonn im Bla natürlich. Mhm. Ne? In Berlin im Cortina Bob, Kiel Alte Meierei und so weiter. Tourdaten könnt ihr euch im Internet runterladen, angucken, ausdrucken, wegschmeißen. Auf jeden Fall, die Band heißt Besser Bitch. Eine Band, eine Frauenband, eine reine Frauenband aus Schweden. Mit Frauen im bärfreudigen Alter. Und ja, und die heißen Besser Bitch, weil ich habe das durchgelesen in so einem Interview, hat sie mir auch einen Link geschickt dazu, warum die Besser Bitch heißen, weil das Wort Besserwisser, das gibt es auch im Schwedischen. Ach, dann hat auch die gleiche, Bedeutung, ne? Ach krass, das ist wie mit Doppelgänger in Amerika und so deutsche Wörter, die sich etabliert haben. Kindergarten oder, oder Rucksack oder sowas, ne? Gesundheit. Ja, und die Band Besser Bitch, was wollte ich jetzt sagen? Ja genau, und da hat sie anscheinend die Sängerin irgendwie irgendjemand erzählt, wollte sie irgendwie Besserwisser sagen und da ist das Wort irgendwie entfallen und hat sie Besser Bitch gesagt. Und daraufhin ist der Bandname entstanden. Klugscheißer Schlampe. Ja, und da hören wir jetzt das Lied Welcome to Shitholm von ihrer nagelneuen Platte, die wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Markt ist. Die heißt Moments of Grey. It's all this life. Eine schwedische Band. Die Schweden haben ja den Pop erfunden, ne? Mit ABBA und sowas. Ja. Die Schweden haben ja auch Torrent erfunden. Bitte die Schweden sind Torrent. Torrent, Pirate Bay. Ach ja, genau. Ja, also die Schweden sind ja da ganz weit vorne, was Pop angeht. Die haben ja selbst in der Schule, habe ich schon mal irgendwie 2006 in der Sendung erwähnt, ich befürchte, ich wiederhole mich, dass die Schweden sogar in der Schule als AG Musik, Popmusik haben. Also dass viele schwedische Bands Schulbands sind, Schülerbands. Ach, das, was die Pop-Akademie ist, ist da ein ganz normaler Kurs oder genau. Ein ganz normales Fach. Genau. Okay. Ja. Und deshalb gibt es da unwahrscheinlich viele Bands. Weil die brauchen nicht irgendwie einen Proberaum mieten für horrende Preise, sondern die haben da in der Schule, sind da irgendwie Proberäume neben Klos oder sowas. Die bauen nicht mal eine eigene Gitarre oder einen eigenen Verstärker. Das ist ja alles nur Clou. Ja. In der Schule, ja. Ja, klar. Das ist wirklich, ist halt Schweden. Ja. Gut gemacht. So hält man die Jugend antirevolutionär. Ihr kriegt alles für euren Aufstand von uns gesponsert. Euren musikalischen. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Es ist aber auch irgendwie, es war in den 90ern, also jetzt erzähle ich wieder aus dem Krieg, ziemlich gang und gäbe, dass ziemlich viele Punkrock-Musiker irgendwie heroinabhängig waren in Schweden. In Schweden? Ja. So einem wunderschönen Land? Ja, so einem schönen solchen Wunderland. Wohlstand? Ja. Wenn man kein Problem hat, generiert man welche. Ja. Wohlstandsverwahrlosung. Hier habe ich noch eine Band aus Schweden. Die Kvarvarmen. Kvarvarmen. Mhm. Mit dem Lied Purple Brain. Da können wir jetzt mal kurz, das ist ja nicht lang, ne? Das haben sie auch drauf, die Schweden, ne? Machen keine langen Lieder. Die verzichten auf den ganzen Stretch-Quatsch. Die sinkende Aufmerksamkeitsspanne spricht für sie. Ja. Ja, wir haben jetzt überlegt, über welches Thema wir noch ob die letzten Minuten reden können. Und da fällt mir jetzt eigentlich nur ein, bei uns im Bergischen Land, da gibt es gerade einen sehr interessanten Konflikt. Das AZ Wuppertal muss dieses Jahr weichen und die DITIB-Moschee gegenüber hat Interesse an dem Gebäude angemeldet. Die wollen jetzt halt gerne eine große Moschee daraus machen. Und ja, da kommt die Linke in Zugzwang, weil ja viele von denen lange Zeit nichts über das Thema Islam gesprochen haben und so weiter. Und das ist gerade ein sehr, sehr interessanter Konflikt. Jetzt am Wochenende gab es richtig dicke Randale. Die haben auf dem Ölberg ein Gebäude besetzt. Und ja, wie gesagt, die suchen jetzt gerade... Wer hat es besetzt? Ein paar Autonome irgendwie. Ja. Ne? Also ein Ölberg? Was ist Ölberg? Ölberg ist so eine Gegend in Wuppertal, die heißt Ölberg, weil die zu allerletzt elektrisches Licht bekommen haben. Und der Name hat sich bis heute gezogen. Und was haben die da besetzt? Einen gesamten Berg oder was? Nee, die haben da irgendwie ein altes, leerstehendes Mehrfamilienhaus da oben, was wohl so einer Investorengruppe gehört, ne? Was ja auch eigentlich korrekt ist, wenn das ein Haus einfach verbäkelt. Ja. Aber da gab es so richtig Theater. Und das ist wirklich gerade ein sehr interessanter Konflikt. Und wir haben da jetzt, ein Kumpel und ich haben so eine kleine Dokumentation gemacht, die wir jetzt gerade am Video. Bitte? Video. Wir drehen da gerade ein kleines Video zu dem ganzen Thema. Also ich bin dann als Punk und Moslem verkleidet durch Wuppertal gelaufen, also im Kaftan mit Lederjacke, mit Buttons oben an der Wollmütze. Und wir waren jetzt schon im Gespräch mit der Moschee. Gab ein paar aggressive Reaktionen, die meisten sind aber erstaunlich positiv ausgefallen. Und wir werden jetzt nächsten Freitag planmäßig dann mal zum Gebet gehen. Einmal waren wir schon da, da durften wir aber nicht filmen. Und werden auch noch mal ins AZ gehen und werden das mal ein bisschen aufgreifen. Auf jeden Fall ist das gerade ein sehr, sehr interessanter Konflikt, was da gerade passiert. Bei Wuppertal fällt mir noch ein, da ist, hat er irgendwann mal eine Synagoge gebrannt, ne? Ja, genau. Was ein Anschlag war von Nazis. Vor 4 Wochen ungefähr. Ja. Es waren aber so 3 palästinensische Jugendliche. Ach, es waren keine Nazis. Also nee. Schon Nazis, aber halt andere. Es gibt da schon eine Nazi-Szene, ja. Die sind auch immer noch, aber meistens dann außerhalb aktiv. Also so großen Trara machen die in Wuppertal nicht mehr. Und es ist gerade ein sehr, sehr interessantes Thema, was da gerade passiert. Ne? Clash der Kulturen und der Betroffenheit. Ja, kein ruhiges Hinterland. Nee, das stimmt. Ja. Bergischland sowieso nicht. Ja. Ja. Ja, Justus, ich bedanke mich dafür, dass du mich hier, in der Sendung warst. Kleines Punk-Update, ne? Genau, wissen wir Bescheid. Sind wir da auf dem neuesten Stand. Mhm. Ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie mir. Und nächste Woche geht's weiter. Da kommt der Burn von The Night, der auch Bassist ist bei Bambix und auch letztens Aushilfe war bei Chefdenker. Ah, dieser Muskelmann. Dieser Muskelmann, ja. Attraktiv. Dieser attraktive Muskelmann kommt nächstes Mal bei mir in die Sendung. Klasse. Ja. Das krasse Gegenteil zu mir. Ich denke mal, der kann ja schon ein paar Tipps geben, ne? Ich freue mich drauf. Ein paar Tabletten. Ich freue mich drauf. Steroid. Yeah. Ja, das war wieder hier Pogo Radio beim Mutterfunk. Was steht denn hier im Link noch? Im Chat? Ich weiß noch irgendwas Interessantes? Da wird, glaube ich, einfach rumgeprollt. Wir waren, glaube ich, zu politisch. Hier. Mit echten Menschen, Bier aus Flaschen und musikalische Begleitung aus der Dose. An jedem ersten Freitag im Monat. Was denn? Unten links, Dresenabend. Wo ist denn der? Das unten links ist in Dortmund. Das ist so ein kleiner, so wie das Privat hier in Köln. So. Ja. Halblegaler Laden, aber ich verstehe jetzt nicht, warum da jetzt gerade. Was ist das für eine Werbung? Keine Ahnung. Das ist komisch. Ja, verstehe ich auch nicht. Das ist man muss nicht immer alles verstehen. Linker Werbebot. Ja, genau. Da wurde jemand, der Account wahrscheinlich gehackt. Ja, und jetzt kommt dann nur noch Werbung. Ja, kann passieren, ne? Mhm. Deshalb keine Nacktbilder in die Cloud. Sag ich nur. So sieht's aus. Ja. Direkt auf Facebook stellen. So, tschüss, macht's gut, auf Wiederhören. Bis bald, ciao. Tschüss. Seid ihr von der Judäischen Volksfront? Verzieh dich! Was? Judäische Volksfront, Quatsch! Wir sind die Volksfront von Judäa! Verstehe. Das Gegenteil von Freiheit ist Gesetz. Und das Gegenteil von Kurz ist Zensur. Seid euch weiter so sicher, macht euch noch lächerlicher. Denn wir werden euch nur enttäuschen, eure verbitterte Empörung werden wir niemals erreichen. Es geht um Freiheit statt Gesinnung. Ich bedenke statt Parole, dass ich mir auf meinem Wortschatz niemals einen runterhole. Das Gegenteil von Freiheit ist Gesetz. Das Gegenteil von Kurz ist Zensur. Seid euch weiter so sicher, macht euch noch lächerlicher. Immer die moralischen der Paar sind so stolz auf euch.